Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 2, 129 an Goethe, Jena, den 17. Dezember 1795. Wie beneide ich Sie um Ihre jetzige poetische Stimmung, die Ihnen erlaubt, recht in Ihrem Roman zu leben. Ich habe mich lange nicht so prosaisch gefühlt als in diesen Tagen, und es ist hohe Zeit, dass ich für eine Weile die philosophische Bude schließe. Das Herz schmachtet nach einem betastlichen Objekt. Es ist prächtig, dass der scharfsinnige Prinz sich in den mythischen Sinn des Märchens so recht verbissen hat. Hoffentlich lassen Sie ihn eine Weile zappeln. Ja, wenn Sie es auch nicht täten, er glaubte Ihnen auf Ihr eigenes Wort nicht, dass er keine gute Nase gehabt habe. Dass in Weimar jetzt die Hundspost-Tage grassieren, ist mir ordentlich psychologisch merkwürdig, denn man sollte sich nicht träumen lassen, dass derselbe Geschmack so ganz heterogene Massen vertragen könnte, als diese Produktion und Clara du Plessis ist. Nicht leicht ist mir ein solches Beispiel von Charakterlosigkeit bei einer ganzen Sozietät vorgekommen. Das Gedicht, welches Sie mir so gütig waren, kopieren zu lassen, hat der Verfasser vorigen Sommer in Manuskript an mich gesendet. Es freut mich, dass man doch hier und da etwas wachsen und blühen sieht, und lieb ist mir die öffentliche Erscheinung gerade jetzt, da es die Widersacher gewaltig verdrießen wird. Cotta, der mir vor einigen Tagen schrieb, weiß von der neuen Subskription noch nichts zu sagen. Daraus, dass jetzt noch nicht schon abbestellt wird, schließe ich doch etwas Gutes. Herdern will ich zu disponieren suchen, dass er die religiös übersetzt. Den stahlischen Aufsatz bringe ich nicht später als im Februar. Eine Übersetzung gleich im ersten Stück, wo schon eine poetische sich findet, würden uns die Herren auch aufgemutzt haben. Leben Sie recht wohl, meine Frau dankt schönstens für Ihr Andenken. Gezeichnet ist nicht viel worden. SCH